Es wurde nun das Protokoll der letzten Sitzung verlesen und den Schriftführer das Vertrauen ausgesprochen. Dann kam der Kassenbericht an die Reihe. Es befanden sich im Besitze des Vereins insgesamt 7,50 Mark, wofür der Kassier die Versicherung allseitigen Vertrauens erhielt. Dies wurde wieder zu Protokoll gebracht. Dann kamen vom ersten Vorsitzenden die Antworten auf einen Brief aus Kiel, einen aus Düsseldorf und einen aus Berlin zur Verlesung. Alles war mit ihnen einverstanden. Nun wurde der Einlauf mitgeteilt. Ein Brief aus Berlin, einer aus Düsseldorf und einer aus Kiel, deren Ankunft mit großer Befriedigung aufgenommen zu werden schien. Man erklärte diesen steigenden Briefverkehr als bestes und sichtbarstes Zeichen der um sich greifenden Bedeutung der Deutschen Arbeiterpartei. Und dann fand eine lange Beratung über die zu erteilenden neuen Antworten statt. Fürchterlich, fürchterlich! Das war eine Vereinsmeierei allerärgster Art und Weise. In diesen Club sollte ich eintreten? Dann kamen die Neuaufnahmen zur Sprache. Das heißt, es kam meine Einfangung zur Behandlung. Ich begann nun zu fragen. Jedoch außer einigen Leitsätzen war nichts vorhanden. Kein Programm, kein Flugblatt, überhaupt nichts Gedrucktes, keine Mitgliedskarten, ja nicht einmal ein armseliger Stempel, nur ersichtlich guter Glaube und guter Wille. Mir war das Lächeln wieder vergangen. Denn was war dies anderes als das typische Zeichen der vollkommenen Ratlosigkeit und des gänzlichen Verzagtseins über alle bisherigen Parteien, ihre Programme, ihre Absichten und ihre Tätigkeit? Was diese paar jungen Menschen da zusammentrieb und zu einem äußerlich so lächerlichen Tun, waren doch nur der Ausfluss ihrer inneren Stimme, die ihnen wohl mehr gefühlsmäßig als bewusst das ganze bisherige Parteiwesen als nicht mehr geeignet zu einer Erhebung der deutschen Nation sowie zur Heilung ihrer inneren Schäden erscheinen ließ. Ich las mir schnell die Leitsätze durch, die in Maschinenschrift vorlagen, und ersah aus ihnen mehr ein Suchen als ein Wissen. Vieles war da verschwommen oder unklar, manches fehlte, aber nichts war vorhanden, das nicht wieder als Zeichen einer ringenden Erkenntnis hätte gelten können. Was diese Menschen empfanden, das kannte ich auch. Es war die Sehnsucht nach einer neuen Bewegung, die mehr sein sollte als Partei im bisherigen Sinne des Wortes. Als ich an diesem Abend wieder nach der Kaserne ging, hatte ich mir mein Urteil über diesen Verein schon gebildet. Ich stand vor der wohl schwersten Frage meines Lebens. Sollte ich hier beitreten oder sollte ich ablehnen? Die Vernunft konnte nur zur Ablehnung raten, das Gefühl aber ließ mich nicht zur Ruhe kommen. Und je öfter ich mir die Unsinnigkeit dieses ganzen Clubs vor Augen zu halten versuchte, umso öfter sprach wieder das Gefühl dafür. In den nächsten Tagen war ich ruhelos. Ich begann hin und her zu überlegen. Mich politisch zu betätigen, war ich schon längst entschlossen. Dass dies nur in einer neuen Bewegung zu geschehen vermochte, war mir ebenso klar. Nur der Anstoß zur Tat hatte mir bis dahin immer noch gefehlt. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die heute etwas beginnen, um morgen wieder zu enden und wenn möglich zu einer neuen Sache überzugehen. Gerade diese Überzeugung war aber mit der Hauptgrund, warum ich mich so schwer zu einer solchen neuen Gründung zu entschließen vermochte, die entweder alles werden musste oder sonst zweckmäßigerweise überhaupt unterblieb. Ich wusste, dass dies für mich eine Entscheidung für immer werden würde, bei der es ein Zurück niemals mehr geben könnte. Für mich war es dann keine vorübergehende Spielerei, sondern blutiger Ernst. Ich habe damals schon immer eine instinktive Abneigung gegenüber Menschen besessen, die alles beginnen, ohne auch nur etwas durchzuführen. Diese Hansdampfe in allen Gassen waren mir verhasst. Ich hielt die Tätigkeit dieser Leute für schlechter als Nichtstun. Das Schicksal selbst schien mir jetzt einen Fingerzeig zu geben. Ich wäre nie zu einer der bestehenden großen Parteien gegangen und werde die Gründe dafür noch näher klarlegen. Diese lächerliche kleine Schöpfung mit ihren paar Mitgliedern schien mir den einen Vorzug zu besitzen, noch nicht in einer Organisation erstarrt zu sein, sondern die Möglichkeit zu einer wirklichen persönlichen Tätigkeit dem Einzelnen freizustellen. Hier konnte man noch arbeiten, und je kleiner die Bewegung war, umso eher war sie doch in die richtige Form zu bringen. Hier konnte noch der Inhalt, das Ziel und der Weg bestimmt werden, was bei bestehenden großen Parteien von Anfang an schon wegfiel. Je länger ich nachzudenken versuchte, umso mehr wuchs in mir die Überzeugung, dass gerade aus einer solchen kleinen Bewegung heraus dereinst die Erhebung der Nation vorbereitet werden konnte, niemals aber mehr aus den viel zu sehr an alten Vorstellungen hängenden oder gar am Nutzen des neuen Regiments teilnehmenden politischen Parlamentsparteien. Denn was hier verkündet werden musste, war eine neue Weltanschauung und nicht eine neue Wahlparole. Allerdings ein unendlich schwerer Entschluss, diese Absicht in die Wirklichkeit umsetzen zu wollen. Welche Vorbedingungen brachte ich selber denn zu dieser Aufgabe mit? Dass ich mittellos und arm war, schien mir doch das am leichtesten zu ertragende zu sein. Aber schwerer war es, dass ich nun einmal zu den Namenlosen gehörte. Einer von den Millionen war, die der Zufall eben leben lässt oder aus dem Dasein wieder ruft, ohne dass die nächste Umwelt davon auch nur Kenntnis zu nehmen geruht. Dazu kam noch die Schwierigkeit, die sich aus meinem Mangel an Schulen ergeben musste. Die sogenannte Intelligenz sieht ja ohnehin immer mit einer wahrhaft unendlichen Herablassung auf jeden herunter, der nicht durch die obligaten Schulen durchgezogen wurde und sich so das nötige Wissen einpumpen ließ. Die Frage lautet ja doch nie, was kann der Mensch, sondern was hat er gelernt? Diesen Gebildeten gilt der größte Hohlkopf, wenn er nur in genügend Zeugnisse eingewickelt ist, mehr als der hellste Junge, dem eben die kostbaren Tüten fehlen. Ich konnte mir daher also leicht vorstellen, wie mir diese gebildete Welt entgegentreten würde, und ich habe mich dabei auch nur insofern getäuscht, als dass ich die Menschen damals noch für besser hielt, als sie leider in der nüchternen Wirklichkeit zum großen Teil sind. So wie sie sind, erstrahlen freilich die Ausnahmen wie überall immer heller. Ich aber lernte dadurch immer zwischen den ewigen Schülern und den wirklichen Könnern entscheiden. Nach zweitägigem qualvollen Nachgrübeln und Überlegen kam ich endlich zur Überzeugung, den Schritt tun zu müssen. Es war der entscheidendste Entschluss meines Lebens. Ein Zurück konnte und durfte es nicht mehr geben. So meldete ich mich als Mitglied der Deutschen Arbeiterpartei an und erhielt einen provisorischen Mitgliedschein mit der Nummer 7.